Viele Fernseher funktionieren nicht. Wir wollen 4 Bier. Viele Berliner frühstücken Frankfurter. Freunde in Warschau besuchen. Viele Flüge finden. Ein Zungenbrecher. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen, fliegen, fliegen nach.